will dem schönsten Land der Erde mein ganzes Leben weihen, ohne dass man mich beschimpft als dummes Nazi-Schwein. Ich will nicht Christen, Kreuzer stürzen oder Judengräber schänden. Ich will das Recht, mich zu erwehren, ohne gleich im Knast zu enden. Tödlich will ich Volksverrat und Rassenschande richten, will nicht für Asylanten auf ein bisschen Geld verzichten. Das ist die Freiheit, die Freiheit, die ich meine. Doch in diesem unserem schönen Land gibt es für mich keine. Werde ich es noch erleben oder bleibt es nur ein Traum? Ich werde weiter streiten und mein Leben darauf bauen. Ich will totale Volksherrschaft und keine Bonzen-Diktatur. Nie wieder eine Niggerband auf einer Deutschland-Tour. Ich will nicht Mörder heißen, weil das Fernsehen mich so nennt. Mich nicht beschimpfen lassen von einem, der mich gar nicht kennt. Ist die Freiheit, die Freiheit, die ich meine. Doch in diesem unserem schönen Land gibt es für mich keine. Werde ich es noch erleben oder bleibt es nur ein Traum? Ich werde weiter streiten und mein Leben darauf bauen. Ich will ohne Angst durch die Straßen deutscher Städte gehen und statt Drogen, Tod und Bette, Angst die deutsche Fahne sehen. Ich will an allen Plätzen meine Meinung auf Fenster hangen, ohne dass mich BND und Verfassungsschützer jagen. Ich will die Menschenrechte, die dieser Staat mir hier verwehrt. Ich will Herr Littler schreien können, wenn es mir danach begehrt. Das ist die Freiheit, die Freiheit, die ich meine. Doch in diesem unserem schönen Land gibt es für mich keine. Werde ich es noch erleben oder bleibt es nur ein Traum? Ich werde weiter streiten und